Die südkoreanische Frauengesellschaft für Frieden hielt am 27. März in Seoul die Gedenkveranstaltung zu ihrem 20-jährigen Jubiläum ab und appellierte an die Frauen, um eine friedliche und gerechte Welt zu ringen, berichtete die südkoreanische Internetzeitung Dongil News.